Ages, where headless and eyeless go hand in hand. Lass deine Haare offen, du weißt, dass ich so drauf steh.

Yeah. Maybe one day you'll understand. Now and forever. Allein bis 100 Nummer 8. 7 Wunder allein sind mir ganz egal. schon längst über Bord. Und die Alarmsirene heult in der Nacht. Jeden Sturm wollte ich mit dir überstehen. Einmal um die Welt und wieder zurück. Nur immer volle Fahrt und mit Rückenwind. Doch nun hast du uns zum Kentern gebracht. Nur ein blinder Passagier.

with my friends.